Satria. Satria. Ja. Hier ist der Kalli. Hi, Kalli. Hi, wie geht's? Ich wollte sagen, alles Gute zur zweiten Sendung. Oh, das ist aber nett. Danke. Bist der liebe Junge. Aber die erste Sendung hast du ein bisschen viel geredet. Naja. Bist ein bisschen oft abgeschweift, schon ein bisschen oft, aber diesmal nicht, ne? Diesmal schweifst du nicht ab, bleibst du immer beim Thema. Ne, bei den guten Filmen, bei den schlechten Filmen, immer beim Thema bleiben. Na gut, also ich meine, abgeschweift und ist aber... das darfst du nicht vergessen, ne? Der Aichinger, der Emmerich und der Hirschspiegel, das sind jote Jungs, das sind Ikone. Ja, die ja. haben was gemacht für den deutschen Film. Okay. Das darfst du auch nicht vergessen. Vergiss das vergisst du nicht, ne? Auf keinen Fall. Vergesse ich nicht. Und danach, da gehen wir dann noch schön auf die Piste. Also, Sendung ab. Hallo und willkommen zu Episode 2 von Satri geht ins Kino, der Show mit der schlechtesten Dialektimitation seit Kevin Costners Robin Hood. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dieser kleinen Sendung und bedanke mich außerdem für das positive Feedback, das ich gekriegt habe, wodurch ich bestärkt wurde, noch eine zweite Episode von Satri geht ins Kino zu machen. Und wer weiß, vielleicht schalten an dieser Stelle sogar noch andere Leute ein, denen der Podcast empfohlen wurde oder die bei Google darüber gestoßen sind. Mit anderen Worten, vielleicht gibt es sogar Leute, die das hier hören, die mich aber eigentlich gar nicht kennen. Diesen Leuten sei gesagt, es gibt nicht so viele Dinge, die man über mich wissen muss, außer dass ich nie Filme in der synchronisierten Fassung schaue, weswegen das auch öfter mal passiert, dass ich den deutschen Titel nicht parat habe oder vergesse, den deutschen Titel zu nennen. Beim letzten Mal ist es mir zum Beispiel passiert, dass ich immer von The Heartbreak Kid gewarnt habe, vor The Heartbreak Kid gewarnt habe, meine ich. Und das ist insofern schade, dass ich den deutschen Titel gar nicht erwähnt habe, dass vielleicht einige von euch trotzdem in den Film hineingelaufen sind, weil sie den Film nicht am Titel erkannt haben, obwohl ich sie doch so davor gewarnt habe. Der deutsche Titel für The Heartbreak Kid ist glücklicherweise ein sehr abschreckender Titel. Es ist nämlich nach 7 Tagen ausgeflittert. Ja, die deutsche Filmindustrie hat schon so manchen furchtbaren Titel hervorgebracht. Nach 7 Tagen ausgeflittert, würde ich sagen, ist sogar in der Liga von Titeln wie Schlappe Bullen beißen nicht oder Baby Speck und Fleischklößchen. Könnt ihr euch überlegen, was da vielleicht die Originaltitel gewesen sind. Wie dem auch sei, ich rede also meistens von den Originaltiteln. Wenn es mir einfällt, an irgendeiner Stelle den deutschen zu erwähnen, dann werde ich es machen. Aber ich mache es nicht, weil ich wahnsinnig cool sein möchte, sondern weil ich meistens nur über die Originalfilme nachdenke. Ebenso, wenn ich von dem Schauspiel von einem Darsteller oder einer Darstellerin schwärme, handelt es sich natürlich um deren Originalschauspiel und nicht deren synchronisierte Aha-Version, in der sie Dad, was hast du getan? Oder solche Sachen sagen. Sondern ich spreche von ihren eigenen Stimmen, die tatsächlich auch mit ihren eigenen Gesten und mit ihrer Mimik korrespondieren und in ihrer eigenen Sprache stattfinden. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich etwa besonders anglophil bin, das bin ich zwar schon, aber ich würde auch jeden Film in jeder Sprache, die ich nicht kann, gucken, die ich nicht beherrsche. Die deutsche Sprache scheint nicht zu beherrschen. Also nochmal, ich würde jeden Film in jeder Sprache, die ich nicht beherrsche, ebenfalls im Original gucken, sofern Untertitel zur Verfügung stehen, weil ich glaube, dass es ein wichtiger Teil der Identität von Film ist und auch von Schauspielern, dass sie in ihrer eigenen Sprache sprechen, mit ihrer eigenen Stimme. Und so viel nur vorneweg. Kommen wir also zu der heutigen Sendung. Was wird euch erwarten? Ich werde ein paar Worte verlieren über Sneak Previews. Ich werde reden über den bisher schlechtesten Film des Jahres und den bisher besten Film des Jahres. In dem Zusammenhang werde ich auch nochmal James McAvoy besprechen. James McAvoys junge Karriere. So, und bevor ich das alles beginne, das, was ich euch gerade dargelegt habe, erwähne ich nochmal, was ich vorhin für einen Film gesehen habe. Der Film ging nur 55 Minuten. Ich konnte ihn hier im Arsenal sehen. Das ist das Kino, ein nicht kommerzielles Kino, das sich der Filmgeschichte widmet. Da lief ein Dokumentarfilm mit dem Titel Nazi Pop Twins. Nazi Pop Twins ist allerdings nicht etwa eine Trash-Produktion, in der es um irgendwas parodiert wird. Es ist keine Satire, sondern es geht um ein relativ erfolgreiches Duo von Zwillingen, die, glaube ich, seit ihrem 10. Lebensjahr Lieder machen in der rechten Szene in den USA. Sie nennen sich Prussian Blue, also preußisch blau, was nicht nur eine Anspielung ist auf die ideale Augenfarbe blau, sondern auch eine chemische, jetzt kenne ich mich in chemischen Begriffen nicht aus, um diesen Satz richtig zu Ende zu führen. Es ist ein chemischer Begriff, der im Zusammenhang steht mit Holocaust-Leugnern. Holocaust-Leugner berufen sich auf einen bestimmten Stoff, der sich Prussian Blue nennt, der angeblich beweisen soll, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat. Wie dem auch sei, es gibt also dieses Duo von blonden Mädchen, es sind Zwillinge, die heißen Lam und Lynx, das sind schon mal ihre Vornamen, Lam und Lynx Gade, und wie gesagt, Prussian Blue ist die Bandbezeichnung, so nennen sie sich, und ja, sie beschallen die Partys der White Supremacists, der Aryan Nationists, der rechtsradikalen Amerikas, und mit sehr viel Erfolg. Und es gab einen Filmemacher, der es geschafft hat, oder die Erlaubnis gekriegt hat von der Mutter der beiden, sie für ein Jahr zu begleiten mit der Kamera. Leider ist der Film nur 55 Minuten lang, denn es ist tatsächlich nicht das ganze Jahr aufgezeichnet worden, sondern nur bestimmte Stationen. Ein britischer Filmemacher, dessen Name mir sicherlich gleich in den Sinn kommt, James Quinn, von ihm habe ich bisher noch nichts gesehen. Leider war der Film nur 55 Minuten, das habe ich, glaube ich, eben schon erwähnt, und hätte etwas ausführlicher sein können, aber irgendwann hatte die Mutter der beiden Zwillinge genug und hat den Filmemacher vor die Tür gesetzt. Aber es ist ein erschreckendes Dokument darüber, eigentlich hauptsächlich darüber, wie furchtbar es ist, wenn man einen Nazi als Mutter hat. Die 14-jährigen Zwillinge scheinen langsam zu erwachen, daraus, dass sie seit geraumer Zeit gehasst werden und geliebt, allerdings geliebt nur von Leuten, die gerne hassen, und fangen an, sich von ihrer Mutter zu distanzieren. Man kann ihnen nur wünschen, dass es ihnen weiterhin gelingt. Da können wir also sehr gespannt drauf sein. Wie gesagt, wenn ihr sie googeln wollt, Prussian Blue heißt die Band, und Lam und Lynx Gates sind die Zwillinge. Gut, schlecht eigentlich eher. Das habe ich schon beim letzten Mal gesagt zu dem Halloween Remake. Jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen Filmen, zu den richtigen Filmen, die echte Kinolänge haben, und fangen an mit dem Phänomen der Sneak Previews. Sneak Previews, das dürften eigentlich alle von euch wissen, sind in Deutschland Überraschungsfilme. So sollten sie eigentlich auch heißen. In Sinister werden sie, glaube ich, sogar auch Mystery Movies genannt, was die exaktere Bezeichnung ist, denn der Ausdruck Sneak Preview aus dem Amerikanischen wird hier eigentlich falsch verwendet. Sneak Previews im Amerikanischen sind nämlich keine Überraschungsfilme, sondern das sind das, was man bei uns Vorpremieren nennt. Die Möglichkeit für die Studios zu überprüfen, wie viel Zuspruch ein Film kriegt, indem sie den Film einfach in kleineren Märkten schon vorneweg zeigen. Das bezeichnet Sneak Previews in den USA, aber seit Mitte der 90er bzw. Anfang der 90er gibt es in Deutschland das Phänomen der Sneak Previews, was den allwöchentlichen Überraschungsfilm bezeichnet. Das sind auch Vorpremieren, allerdings Filme, die man vorher nicht gesehen hat. Warum erkläre ich das jetzt eigentlich so lange, wo ihr es doch alle wisst? Naja, wer weiß, vielleicht wisst ihr es ja doch nicht. Ich erinnere mich jedenfalls, dass ich, als die ersten Sneak Previews aufkamen, ich in Hamburg ins Kino gegangen bin, ins Grindel damals, und blauäugig wie ich war, da ich gerade aus den USA gekommen war, dachte ich, naja, Sneak Preview, na mal sehen, was da läuft. Ging also auf den Kassierer zu und sagte, ja, was läuft denn in ihrer Sneak Preview? Und er belehrte mich dann, das heißt Sneak Preview, ne? Weil man ja auch nicht weiß, was läuft. Darum kann ich es jetzt auch nicht verraten. Ja, vielen Dank. Und bei diesem Glauben ist Deutschland seitdem geblieben. Da das jetzt also schon über 15 Jahre her ist, oder ungefähr 15 Jahre, wird sich daran wohl auch nichts mehr ändern. Sneak Preview ist also der Film, wo man nicht vorher verrät, was es ist. Aber falls dieser blöde, besserwisserische Kassierer von damals das jetzt hören sollte, warum auch immer, das ist Schwachsinn. Die Sneak Preview an sich ist ja eine riskante Sache, nicht nur, weil man den Film nicht kennt, sondern eigentlich, weil der Rest des Publikums auch nicht weiß, welcher Film kommt, und es ist so unberechenbar. Es gibt ja Sneak Preview Veranstaltungen, die einen gewissen Kultcharakter erreicht haben, bei einem Publikum, das immer wieder kommt, einem Stammpublikum, das seine Rituale haben will, das dabei Geräusche macht oder den Filmabend an sich nicht so ernst nimmt. Das ist dann eher, als würde man, egal welcher Film läuft, ob es nun Schindlers Liste ist oder Saturday Night Fever, man eine Art Rocky Horror Picture Show Veranstaltung hat. Diese Art von Sneak Previews sind nicht so mein Ding. Ich mag dann eher die gediegene, wo alle einigermaßen still sind. Aber ganz allgemein sind eigentlich die Sneak Preview-Gänger oftmals nicht echte Cineasten, würde ich jedenfalls sagen. Was man daran merkt, wie sie sich verhalten, während sie die Filme gucken, sind etwas unruhiger, denn sie wussten ja vorher auch nicht, was läuft. Und vorneweg hat es sie nicht geschert, was laufen würde, und wenn er dann erstmal läuft, dann sind sie unruhig, wenn es nicht die Art von Genre ist, die Art von Film, mit der sie umgehen können. Das heißt also, die einen warten auf einen Horrorfilm und kriegen ein Arthouse-Drama, und die anderen warten auf einen Actionfilm und kriegen eine Schwulenkomödie, was auch immer. Das kann unangenehme Folgen haben, wenn man im Kino sitzt, weil die Leute werden unruhig, reden miteinander oder reagieren falsch auf den Film, was schade ist. Also, so viel zu meiner These, dass das Sneak Preview Publikum, obwohl es ja sehr aufgeschlossen ist, an sich einen Film zu gucken, von dem es vorher nicht weiß, was es ist, eigentlich nicht unbedingt aus Cineasten besteht. Ja, an dieser Stelle werden Leute sagen, aber du denkst doch bestimmt, dass du ein Cineast bist, warum bist du so auf der Sneak Preview? Obwohl ich nicht denke, dass meine Hörer so klingen, wenn sie reden, aber trotzdem möchte ich das beantworten. Der Grund, warum ich gerne in Sneak Previews gehe, ist, dass ich eine so große Bandbreite habe an Filmen, an Genres von Filmen, an Richtungen, also alles, was im Film existiert, ist für mich eigentlich interessant. Es gibt einige kleine Ausnahmen, ich bin nicht besonders angetan von Bollywood-Filmen, aber ganz im Allgemeinen ist es eher so, dass 95% der Filme, die in einer Sneak Preview laufen könnten, mich eigentlich interessieren. Es kommt natürlich aber trotzdem dazu, dass diese garstigen 5%, wo der Film wirklich unerträglich ist und ich ihn mir auch nicht für Geld angeguckt hätte, das war jetzt vom Satz, das ist immer die Sache, ne? Man macht das so live und improvisiert, und ich glaube, der Satz ist jetzt gar nicht richtig zu Ende gegangen. Aber ich glaube trotzdem, dass ihr mitgekriegt habt, was ich sagen wollte, nämlich, dass es manchmal Filme gibt, die ganz unerträglich sind und bei denen man sofort bereut, dass man Geld dafür ausgegeben hat. Und ein solcher Film, von dem möchte ich euch heute erzählen, war The Condemned. The Condemned, wie ich vorhin schon angekündigt habe, der schlechteste Film des Jahres. Ein Film, den man sich wirklich nicht angucken muss. Ich hoffe, dass er eigentlich gar nicht erst hier ins Kino kommt. Er sieht eigentlich auch aus wie ein Film, der straight to DVD, wie man heutzutage sagt, geht. Lief aber in den USA tatsächlich im Kino, und ich nehme mal an, dass er hier möglicherweise auch in den Verleih genommen wird. Ich habe auf IMDb gelesen, dass es am 29. November soweit sein wird. Ich weiß nicht, wie er hier heißen wird. Das ist vielleicht einfach The Condemned. Als die Lichter ausgingen in dieser Sneak Preview, dachte ich beim Anblick des Logos von Lionsgate, die diesen Film rausgebracht haben, dass es vielleicht eine Art Horrorfilm ist. Lionsgate bringt öfter Horrorfilme raus, die Saw-Reihe zum Beispiel, und läuft damit ganz gut. Und der Titel The Condemned klingt ja eigentlich auch nach einem Horrorfilm. Ich finde, das klingt so, als gäbe es schon 10 Horrorfilme, die so heißen würden. Aber es ist kein Horrorfilm, es ist ein doofer Actionfilm. Und er hat eine sehr einfach gestrickte Handlung. Ein Fernsehsender, das ist nicht wirklich ein Fernsehsender, sondern ein Pay-TV-Internet-Sender, so möchte ich es mal nennen, rekrutiert 10 zum Tode Verurteilte, sperrt sie auf eine Insel, mit der einen oder anderen Waffe ausgerüstet, damit sie sich gegenseitig vor den Kameras, die das Spektakel live ins Internet übertragen, abmurksen. 10 zum Tode Verurteilte murksen sich gegenseitig auf einer Insel ab, während ein Fernsehteam, eine riesen Internetgemeinde, sie behaupten dann angeblich, dass 15 Millionen oder so zuschauen, für sehr viel Geld, ich glaube für $50, 15 Millionen Leute, die jeweils $50 ausgeben, schauen sich dieses Spektakel an in dem Film. Das ist also die Prämisse und am Ende darf nur einer raus. Einer muss alle anderen umbringen, beziehungsweise einer muss alle anderen überleben und zur Belohnung wird er freigelassen. Das ist natürlich nicht legal, darum machen dieser Fernsehsender, dieser Internetsender, operieren von irgendeiner unbekannten Insel, die, glaube ich, in Papua-Neuguinea oder bei Papua-Neuguinea, sprich Indonesien, sein soll. Allerdings habe ich da niemanden Indonesisch sprechen hören. Kommen eigentlich auch keine Eingeborenen drin vor. Wobei an irgendeiner Stelle ich gelesen habe im Internet, dass irgendwelche, ich glaube, Thailänder oder Philippinen ihre Sprache erkannt haben, als mal hinten jemand durchs Bild huscht, der, weiß nicht, Asiat ist oder so. Jedenfalls, das ist also die Prämisse, wie gesagt, nicht sehr originell, sonst hat man vorher schon gesehen. Und leider versuchen sie auch dann noch so zu tun, als würden sie diesem Phänomen kritisch gegenüberstehen. Also ein Film, der das als Plot hat und wirklich nichts anderes als ein Action-Exploitation-Streifen ist, versucht dann zwischendurch in Szenen die bösen Snuff-Fernseh-Internetmacher zu verurteilen und vor allen Dingen das Publikum, das sich solche Sachen im Internet anguckt. Verlogenerweise versuchen also die Filmemacher so zu tun, als hätten sie einen kritischen Blick auf das sensationslüsterne Publikum. In diesem Fall wäre es das sensationslüsterne Publikum, das im Internet sich live eine Snuff-Sendung anguckt. Während sie aber hoffen, dass das sensationslüsterne Kinopublikum oder DVD-Publikum dann doch das Geld dafür ausgibt, sich den Film darüber anzuschauen, der tatsächlich keine kritische Auseinandersetzung mit dem Medium Internet ist oder mit dem Medium Fernsehen, sondern einfach nur ein dämlicher Actionfilm. Ein Actionfilm der Sorte, den man in den 80ern mit Leuten wie Chuck Norris besetzt hätte oder in seiner sehr frühen Karriere Arnold Schwarzenegger. In den 90ern vielleicht mit Jean-Claude Van Damme oder Dennis Rodman. Nun, heutzutage gibt es aber neue Stars, die an den Sternenhimmel des Kinos wollen und da haben sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, die Filmemacher. Sie haben sich nämlich zusammengetan mit der Filmabteilung der amerikanischen Wrestling-Organisation WWE und haben deswegen ausgegraben als Hauptfigur Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin, einen berühmten Wrestler. Es gibt ja bereits einen Wrestler, bei dem das sehr gut geklappt hat. Ich meine jetzt nicht Hulk Hogan, den man heutzutage in Reality Soaps bewundern darf mit seiner Familie, sondern The Rock. The Rock, auch bekannt mittlerweile als Dwayne Johnson. Dwayne The Rock Johnson hat ja eine relativ, veritabel möchte ich nicht sagen, aber zumindest lukrative Filmkarriere. In Filmen, die jetzt gar nicht so mehr C-Pictures sind, sondern vielleicht B-Pictures. Dieser Film, von dem wir jetzt reden, The Condemned, ist allerdings eher ein D-Picture und Steve Cold Austin, ein großer Fleischberg mit einer Glatze und einem Bart, kann auch nichts daran ändern. Der berühmteste Schauspieler, der in diesem Film vorkommt, ist Vinnie Jones. Vinnie Jones, ein ehemaliger Fußballspieler in England, der seine Karriere verdankt einem meiner Lieblingsregisseure, Guy Ritchie. Guy Ritchie hat 2 Filme gemacht, die bei einem gewissen Publikum der Post-Tarantino-Ära besonders gut ankamen. Lockstock, an Two Smoking Barrels und Snatch. Und auf die Gefahr hin, an dieser Stelle Hörer zu verlieren, ich glaube, dass diese beiden Filme furchtbar sind. Ich bin kein großer Fan von Guy Ritchie. Ich habe die Filme, die er dann daraufhin gemacht hat, nicht mehr sehen dürfen, denn sein nächster Film war eine Komödie mit Madonna, seiner Frau, Swept Away, die so schlecht war und auch so schlecht in den USA aufgenommen wurde, dass sie in Guy Ritchies Heimatland England nicht mal ins Kino kam. Hier lief sie schon im Kino, aber ich habe mich fern davon gehalten, denn dass Guy Ritchie den Film gemacht hat, ist ja schon schlimm genug, aber wenn dann auch noch Madonna mitspielt. Also wer weiß, vielleicht wird Swept Away ja großes Unrecht getan und es ist ein ganz fantastischer Film, aber es gibt keine Anzeichen dafür. Danach hat er einen Film gemacht, mit dem er versucht hat, zu seinen Wurzeln zurückzukehren, nämlich Revolver, der also mehr in die Richtung von Lockstock und Two Smoking Barrels oder Snatch ging. Aber Revolver ist hier nie angelaufen, wenn ich mich recht erinnere, und in England ganz schlecht und zu ganz schlechten Kritiken. Also wie es aussieht, ist mein Liebling Guy Ritchie karrieremäßig dieser Tage nicht mehr auf der Höhe seines Schaffens. Was ich künstlerisch noch nie fand, dass es überhaupt eine Höhe seines Schaffens gäbe, von dem man reden könnte. Aber gut, das kann man sicherlich debattieren. Jedenfalls, damit bin ich natürlich abgewichen. Ich wollte über Guy Ritchie, der nicht nur furchtbare Filme verbrochen haben, also auch sagen, dass wir ihm verdanken, dass Vinnie Jones, der ehemalige Fußballspieler, mittlerweile eine relativ beeindruckend lange Liste von Filmrollen hat, die eben anfingen mit seinen Rollen in dem Guy Ritchie-Film Lock, Stock and Two Smoking Barrels und ich glaube in Snatch war er auch. Ich bin die ganze Zeit überlegen, um niemanden zu verärgern, was der deutsche Titel war von Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Es war ein ganz furchtbares Wortspiel. Ah, Bube, Dame, König, Gras. Das war der deutsche Titel. Bube, Dame, König, Gras. War ein furchtbarer Titel, wobei mir der englische Titel eigentlich auch nicht besonders gut gefallen hat. Also bin ich mal wieder ausgeschweift. Jedenfalls hat Vinnie Jones, der jetzt dafür, dass er eigentlich nur ein Fußballspieler ist, eigentlich gar nicht so schlecht spielt, damit seine Karriere angefangen, spielte dann in Filmen wie Swordfish mit, Eurotrip, She's the Man. Er war in dem ungeliebten X-Men The Last Stand, den ich übrigens nicht so schlecht fand wie der Großteil der Zuschauer. Er war in dem besseren Garfield-Film, Garfield A Tale of Two Kitties, der sehr amüsant war im Gegensatz zum ersten Garfield-Film mit dem Titel Garfield. Und in diesem Film spielt er den bösen, bösen, bösen, also nicht in dem Garfield-Film, in diesem Film The Condemned spielt er den bösen, bösen, bösen, ganz, ganz fiesen, zum Tode verurteilten, der auch von nichts zurückschreckt, der auch mal einer Frau in die Fresse haut, der auch mal einen foltert, bevor er ihn tötet. Einer, der einfach fies ist. Ja. Und er trägt auch nichts zur Qualität dieses Films bei. Alle anderen Leute, die in diesem Film mitspielen, sind No-Names. Es wäre auch traurig, wenn sich irgendjemand, der in irgendeiner Weise eine Karriere hat, in diesem Film, in die Castlist dieses Films verirrt hätte. Darum beschließen wir jetzt an dieser Stelle, in den Film nicht zu gehen. Also ich brauche es ja nicht zu beschließen, ich habe ihn ja schon gesehen. Aber ihr dürft es jetzt alle an dieser Stelle beschließen und wir schließen damit das Kapitel The Condemned ab. Meines Erachtens der schlechteste Film des Jahres, also vielmehr der schlechteste, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das Jahr ist ja schon lang. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass bis zum 31. Dezember mir noch ein viel furchtbarer Film vor die Flinte kommt. Ja, ich habe also mit dem schlechtesten Film angefangen. Meine gute alte Freundin und Co-Autorin Freier hat sich ja beklagt, dass meine letzte Sendung ein wenig zu negativ ausgefallen ist. Ich rede also über eine Menge Filme, die man sich alle nicht angucken soll. Darum, was natürlich nicht stimmt, da waren einige Filme, die ich empfohlen habe, aber ich kann schon verstehen, wie dieses Gefühl zustande kam bei ihr. Darum versuche ich jetzt also auch mal über positive Filme zu reden, aber ich kann ja nichts dafür, dass nun das nun mal wirklich der schlechteste Film des Jahres war. Und zwar viel schlechter als jeder Film, den ich in der letzten Sendung besprochen habe. Wirklich viel schlechter. Ich würde, glaube ich, jeden anderen Film mit Freuden nochmal gucken, wenn ich diesen Film nicht gucken müsste. Aus meiner Erinnerung ausradieren könnte, sozusagen. Ja, aber das sind eben die Gefahren, die man bei dem Sneak, bei einer Sneak Preview eingeht, die ich auch gerne eingehe, weil ich, wie gesagt, meistens belohnt werde durch einen Film, den ich sowieso sehen wollte, oder einen Film, von dem ich noch nicht gehört habe, den ich aber mir dann gerne angeguckt habe. Ein Film dieser Art war ja Gone Baby Gone, den ich gemeinsam mit meinem Kumpel Henning in einer Sneak Preview gesehen habe und in der letzten Sendung besprach. Und damit kommen wir zu einer weiteren Gefahr. Man sollte nämlich, was man vermeiden, konkurrierende Sneak Previews sich anzuschauen. Also die fast jede Kinokette und auch einige einzeln dastehende Kinos bieten heutzutage eine Sneak Preview an, und in Berlin ist man in der glücklichen Lage, sogar zwei regelmäßige englischsprachige Sneak Previews zu haben von konkurrierenden Kinounternehmen. Das eine ist der Mystery Movie, die Original Sneak Mystery Movie vom Sinistar, die ich sehr schätze. Und das andere ist die Sneak Preview in der Kurbel. Die Sneak Preview in der Kurbel ist montags, und dort hatte ich das erste Mal Gone Baby Gone geguckt. Und Gone Baby Gone war ein sehr guter Film, und ich ging dann aber trotzdem das Risiko, eine derselben Woche noch in die Sneak Preview im Sinistar zu gehen, und wurde belohnt, denn dort lief Gone Baby Gone nicht, und ich dachte, na, da habe ich doch mal richtig gehandelt und bin mir nicht selber in den Weg gekommen, muss den Film jetzt zweimal gucken. Aha, wurde aber reingelegt, denn zwei Wochen später, als ich ins Sinistar ging, lief dann da Gone Baby Gone, sodass ich ihn ein zweites Mal gucken musste. Nun wisst ihr aus der letzten Sendung, wenn ihr sie gehört habt, dass mir der Film ausgesprochen gut gefallen hat. Und ich möchte an dieser Stelle das nochmal unterstreichen, denn als ich ihn ein zweites Mal gesehen habe, zunächst ärgerte ich mich darüber, dass ich ihn ein zweites Mal sehen musste, anstatt einen brandneuen Film zu gucken. Als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, fiel mir auf, dass er noch viel besser war, als ich es beim ersten Mal dachte, denn das Kinopublikum in der Kurbel war ein wenig unruhig und ich konnte mich nicht so gut auf den Film konzentrieren wie beim zweiten Mal. Außerdem, da ich beim zweiten Mal den Film schon kannte, konnte ich mich auf andere Details konzentrieren. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal allen empfehlen, diesen Film zu schauen. Gone Baby Gone von Ben Affleck, den man vielleicht als Schauspieler, weil er ein relativ schwachbrüstiger Schauspieler ist, nicht so schätzt. Aber als Regisseur und in diesem Fall auch als Drehbuchautor macht er sich. Das war sein erster Film und er hat gute Arbeit geleistet. Es ist atmosphärisch sehr dicht, es ist sehr intelligent geschrieben. Ich muss sagen, eine der intelligentesten filmischen Abhandlungen über das Thema Selbstjustiz. Er regt zum Nachdenken an, weil er relativ kontroverse Fragen aufwirft. Und er ist spannend und dramatisch. Wie gesagt, ein Film über die Investigation. Die Ermittlung, sagt man wohl. Ist Investigation ein deutsches Wort? Schreibt mir eure Leserbriefe und klärt mich darüber auf, ob es Investigation im Deutschen gibt. Ich glaube schon. Na klar, es gibt ja auch investigativen Journalismus. Also schreibt mir keine Briefe. Ja, nein, ich freue mich immer über Briefe. Und wenn sie nur zum Inhalt haben, ob es das Wort Investigation gibt oder nicht, dann auch das. Jedenfalls ein Film, in dem es um die Ermittlung geht zu dem Fall eines verschwundenen Mädchens. Und die Schauspieler sind fantastisch in dem Film. Casey Affleck, wirklich toll. Amy Ryan, eine Schauspielerin, die ich vorher nicht kannte, erwähnte ich bereits letzte Woche, der ich sehr wünsche, dass sie zumindest für den Oscar nominiert wird. Toll wäre es, wenn sie ihn auch gewinnen würde. Und wie gesagt, dasselbe wünsche ich eigentlich auch Casey Affleck oder so. Casey Affleck sollte in diesem Jahr wirklich zumindest lobend erwähnt werden, wenn es an die Preisverleihung kommt, denn er hat mit The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford und Gone Baby Gone wirklich wunderbare Leistungen hingelegt. Und damit kommen wir zu einem anderen jungen Mann, der mich in diesem Jahr auch sehr beeindruckt hat. Und dieser andere junge Mann ist James McAvoy. James McAvoy ist ein junger Schauspieler, ich glaube, er ist 28 mittlerweile, der mir früher nicht besonders aufgefallen ist. Er ist aktiv, seitdem er 18 ist, also seit 10 Jahren. Aber das erste Mal, dass ich mich erinnere, ihn gesehen zu haben, war in dem Film The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe, dem Fantasyfilm von 2005, in dem er einen Faun gespielt hat. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Faun bei uns anders heißt, ob es sozusagen im Deutschen einen anderen Ausdruck dafür gibt, aber ich glaube nicht. Faun ist schon richtig. Da ist er mir tatsächlich als Schauspieler gar nicht wahnsinnig aufgefallen. Er war dann auch in so komischem Make-up und ich mochte die Figur irgendwie nicht und naja. Aber in seinem nächsten Film von 2006, The Last King of Scotland, der hier, glaube ich, erst Anfang dieses Jahres lief, da war sehr gut. Da hat er eigentlich die Hauptrolle gespielt gegenüber, wie heißt denn der junge Mann? Forrest Whitaker. Forrest Whitaker hat Idi Amin in dem Film gespielt und beherrschte den Film dadurch, war eigentlich faktisch eher eine Nebenrolle, denn die Hauptrolle spielte James McAvoy, der einen jungen Arzt spielte, der sich mit Idi Amin anfreundet, in seine Dienste gerät und erst sehr spät bemerkt, dass er ja in den Fängen eines Diktators ist. Und diese Unschuld, diese Abenteuerlust, diese Jugend, dieser jugendliche Leichtsinn, gepaart mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, den hat James McAvoy fantastisch in dem Film verkörpert, fand ich. Frauen stehen wohl auch auf ihn, zumindest gibt es einige Gruppen bei dem im StudiVZ, die sich dem widmen, wie heiß James McAvoy ist, wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen. Ich finde, er ist ein gut aussehender Kerl, aber jetzt nicht die klassische Schönheit. Aber na gut, vielleicht ist es Sexappeal für Frauen, ich weiß es nicht. Nun ja, ich habe ihn dann gesehen in dem Film Becoming Jane, der vor anderthalb Monaten angelaufen ist, jetzt wahrscheinlich auch noch in den Kinos läuft, während ich hier rede. Becoming Jane war so eine Art fiktive Liebesgeschichte gesponnen herum um die Biografie von Jane Austen, die in dem Film von der bezaubernden Anne Hathaway dargestellt wurde. Es war ein sehr hübscher Film, hatte auch eine sehr gute Besetzung. Maggie Smith, James Cromwell, Julie Walters. Es war sehr hübsch anzuschauen, sehr hübsch gespielt, lustig, romantisch. Wie gesagt, eigentlich eher fiktiv, aber das macht man ja sehr gerne. Amadeus ist ja auch nicht ein schlechter Film, nur weil er Mozart auch eher als fiktive Figur behandelt. Wobei, ich finde, es gibt da auch Grenzen. Also man kann natürlich gerne sich Freiheiten lassen in dem, was man Figuren andichtet, was sie tun und nicht tun, also realen Figuren der Historie. Es gibt Filme, wo es sehr unverantwortlich gehandhabt wird, aber Becoming Jane würde ich eher als eine Art romantische Sicht von Jane Austens Jugend bezeichnen und als solche eigentlich recht sehenswert. Wie gesagt, lustig, romantisch, hübsch anzuschauen, für Männlein wie für Weiblein und für die Liebhaber der englischen Countryside-Landschaft. Becoming Jane. Also auch hier war James McAvoy eine erfreuliche Erscheinung als der Liebhaber von Jane Austen. Love Interest, würde man so sagen. Aber ich versuche ja immer die Anglizismen zu vermeiden, was aufmerksame Hörer bemerkt haben werden, mir nicht so ganz gelingt. Aber ich versuche, darum komme ich vielleicht auch manchmal ein wenig ins Stammeln. Ich versuche schon immer Formulierungen zu wählen, die aus dem Deutschen kommen. Jedenfalls Becoming Jane, falls ihr die Gelegenheit habt, ihn zu gucken im Kino und was Schnuckliges Englisches haben wollt, kann ich das absolut unterstreichen, dass ihr euch den Film angucken solltet. Aber welchen Film ihr euch wirklich angucken solltet, ist Atonement. Atonement, meines Erachtens der beste Film des Jahres. Ich schließe nicht aus, dass bis zum Dezember noch ein paar rauskommen, die ihn konkurrieren können, zum Beispiel der neue Coen-Brüder-Film. Aber ich fand den Film extrem beeindruckend. Atonement, deutscher Titel Abbitte. Abbitte, was eigentlich nicht die richtige Übersetzung für Atonement ist. Atonement wäre eigentlich richtig übersetzt mit Sühne. Nun haben sich die deutschen Verleiher gedacht, wahrscheinlich will niemand in einen Film gehen, der Sühne heißt. Allerdings fragt man sich an der Stelle, wollen die Leute in einen Film gehen, der Abbitte heißt? Ich meine, Abbitte, da kann sich doch niemand was drunter vorstellen. Atonement ist natürlich, finde ich eigentlich auch kein besonders attraktiver Titel. Aber ich möchte, dass ihr trotzdem, trotz des unattraktiven deutschen und des unattraktiven englischen Titels, in diesen Film geht. Und zwar möglichst im Kino, denn er entfaltet seine Kraft, glaube ich, erst richtig auf der großen Leinwand. Und ich hatte das Glück, ihn auf einer riesigen Leinwand zu sehen. Im Sinister 8, einer der besten Leinwände in Berlin. Sinister 8 am Potsdamer Platz, wohlgemerkt. Da, wo die Originalfassungen laufen, falls ihr mal in Berlin seid und eine gucken wollt. Atonement ist die Verfilmung eines Buches von Ian McEwan. Ich habe noch nie einen Ian McEwan-Roman gelesen, aber aus seiner Feder stammt so manche Geschichte, die verfilmt wurde. Die einzige, die ich davon gesehen habe, war The Cement Garden, der 1993 verfilmt wurde. Ich mochte ihn, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich war kein großer Fan des Films. Aber es gab noch viele andere Verfilmungen, The Comfort of Strangers, The Innocent, The Good Son, ein Film mit Macaulay Culkin und Elijah Wood damals. Leider habe ich sie alle nicht gesehen, also kann ich nichts dazu sagen, wieso die anderen Ian McEwan-Verfilmungen sind. Er scheint jedenfalls als Autor im Allgemeinen ein Fable für das Düstere zu haben, für die Abgründe des Menschen, und das macht sich auch in diesem Film bemerkbar. Der geschrieben wurde, das Drehbuch wurde verfasst von Christopher Hampton. Christopher Hampton, der auch mit den Abgründen der Seele öfter mal operiert in seinem Werk. Er hat früher Theaterstücke geschrieben, unter anderem die berühmte Adaption von Gefährliche Liebschaften, Dangerous Liaisons, das Theaterstück, und daraufhin auch das Drehbuch zu dem Film mit Uma Thurman, Michelle Pfeiffer und John Malkovich. Ich hoffe ja, dass meine gute alte Ex-Freundin Nora sich meine Sendung anhört, und an dieser Stelle möchte ich sie grüßen und fragen, ob es immer noch ihr Lieblingsfilm ist. Früher war es das. Es war ihr absoluter Lieblingsfilm und John Malkovich ihr absoluter Lieblingsschauspieler. Das waren noch Zeiten. Ja, also Christopher Hampton jedenfalls kein Unbekannter im Bereich von Filmen, in denen es um Intrige geht und um Abgründe. Er hat einige andere schöne Filme geschrieben. Carrington, bei dem er selber Regie geführt hat, über die Autorin. Wie hieß die mit Vornamen, die Carrington? Die wurde dargestellt von Emma Thompson. Und sie hieß Dora Carrington. Er hat The Quiet American geschrieben, der 2002 rauskam. Ansonsten Mary Reilly war eher so ein Ausrutscher. Mary Reilly, ein Film, in dem John Malkovich, glaube ich, Dr. Jekyll spielt und Mr. Hyde, und die gute Julia Roberts, ich erwähnte ja am Anfang des Podcasts misslungene Dialekte, Julia Roberts sich nicht mit Ruhm bekleckert, indem sie ein, ich glaube, englisches Zimmermädchen spielt, eine englische Bedienstete, und ihr Akzent ist wenig überzeugend und ihr Schauspiel, wie so oft in Julia Roberts Filmen, und ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht schon wieder mit einer großen Fanschar verscherze, wie so oft in Julia Roberts Filmen ist auch ihr Schauspiel nicht so wünschenswert. Das war jetzt, ich habe dann sehr lange nach einem diplomatischen Ausdruck gesucht, aber jetzt ist mir keiner eingefallen. Also, Julia Roberts kann durchaus überzeugend sein in Filmen, aber in den meisten ist sie einfach nur Julia Roberts und lebt von ihrem Charme, der, wenn man ihm gar nicht erliegt, wie ich zum Beispiel, dann auch eher nervig ist. Also ich bin kein großer Fan von ihrem Grinsen und wenn sie weint und diesem Ganzen, was sie mit ihrem Gesicht macht, und wie dem auch sei. Julia Roberts ist jetzt nicht auf meiner Hassliste von Leuten, aber ich finde es schon komisch, dass sie so ein großer Star ist, obwohl sie so ein eingeschränktes Talent ist. So, nachdem ich es mir jetzt mit allen Julia Roberts Fans, und davon gibt es ja sehr viele, verscherzt habe, komme ich also zurück zu Atonement. Wie gesagt, ein Ian McEwan Roman, adaptiert von Christopher Hampton zu einem Drehbuch, also beides schon Meister des düsteren, abgründigen, bei Ian McEwan kann ich das sozusagen nur aus zweiter Erfahrung sagen, weil ich noch nie ein Buch von ihm gelesen habe. Aber der Film ist beeindruckend, weil er auch fantastisch gemacht ist. Er hat nicht nur ein sehr gutes Drehbuch, sondern einen sehr fähigen Regisseur, Joe Wright, der erst 35 ist und damit der jüngste Regisseur war, der jemals einen Eröffnungsfilm in Venedig zeigen durfte, nämlich Atonement. Und dieses Recht hat er sich eigentlich dadurch erspielt, dass er vorher den Film Pride and Prejudice gemacht hat, die Adaption von Pride and Prejudice mit Keira Knightley. Keira Knightley spielt auch in diesem Film mit. Die Pride and Prejudice-Verfilmung hat mir sehr gut gefallen. Ich war sehr angetan von ihr. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass der nächste Schritt dieses Regisseurs so grandios sein würde wie Atonement. Joe Wright ist jetzt eindeutig auf der Liste meiner Filmhelden. Ich bin gespannt, was er als nächstes machen wird. Aber ich schwärme die ganze Zeit nur von diesem Film, ohne euch wirklich wissen zu lassen, worum es geht. Es ist die Geschichte eines jungen Mädchens, einer 13-jährigen, eines 13-jährigen Mädchens mit dem Namen Brienne Tallis, die eifersüchtig ist auf ihre ältere Schwester und deren Affäre oder Liebesbeziehung zu einem gesellschaftlich niedriger gestellten jungen Mann. Dieses Liebespaar wird dargestellt von Keira Knightley und James McAvoy. Und was diese 13-Jährige macht, weil sie eigentlich verliebt ist in James McAvoy's Figur, ist, sie macht eine Falschaussage zu einem fürchterlichen Verbrechen, das sie beobachtet hat, und sorgt dafür, dass James McAvoy in den Knast wandert. Was wiederum dazu führt, dass er als nächstes in den Krieg ziehen muss, was dazu führt, dass sowohl die Liebe zwischen ihm und Keira Knightleys Figur, also der älteren Schwester, nicht ausgelebt werden kann, als auch ganz allgemein dazu, dass ihre Leben zerstört werden. Wir verfolgen dann die junge Dame, wie sie etwas älter als Krankenschwester im Krieg arbeitet. Und schließlich kommen wir dazu, wie sie als alte Frau, dargestellt von Vanessa Redgrave, eine Erfolgsautorin ist, die aber Reue zeigt über das, was damals passiert ist. Mehr möchte ich dazu gar nicht unbedingt verraten. Es ist also ein Film, in dem es, wie der Titel schon sagt, um Schuld und Sühne geht. Um Liebe, um Intrige und in dem der Krieg eine große Rolle spielt. Und was so beeindruckend an dem Film ist, ist, wie er auf cineastische Weise all diesen Themen ein Antlitz gibt, ein Gesicht, eine Form, die mitreißend ist, die einen berührt, der Kameramann Seamus McGarvey hat wunderbare Arbeit geleistet bei diesem Film. Es gibt eine Plansequenz, also eine sehr lange Kameraeinstellung von 5 Minuten, die sehr beeindruckend ist, mich erinnert hat an die beeindruckenden Plansequenzen in meinem letztjährigen Lieblingsfilm Children of Man. Aber es ist nicht nur diese Einstellung, es sind viele verschiedene Kamerabewegungen, wie die Bilder ausgeleuchtet sind, wie welche Bilder eingefangen wurden, die sehr, sehr beeindruckend sind. Er ist auch fantastisch geschnitten von Paul Tothill und hat eine sehr intelligente, aber trotzdem mitreißende Musik von Dario Marinelli. Dario Marinelli hat auch bereits die Musik gemacht zu Joe Wrights letzten Film, Pride and Prejudice, und wenn mich nicht alles täuscht, hat er dafür sogar den Oscar gewonnen, er wurde nominiert dafür. Ich hoffe, das passiert ihm auch in diesem Jahr. Ich hoffe, dass dieser Film ganz allgemein von den Preisrichtern in den verschiedenen Jurys gut behandelt wird und bei den Oscars gut abschneiden wird. James McAvoy, der wie gesagt ein sehr, sehr gutes Jahr hatte schauspielerisch, dem würde ich auch sehr gönnen, dass, dass diese Leistung gutiert wird. Keira Knightley immer bezaubernd und in diesem Film auch sehr. In diesem Film zeigt sie auch eine sehr reife Leistung, würde ich sagen. Ebenfalls beeindruckend die drei Darstellerinnen der Brioni. Romola Garai spielt sie als 18-Jährige, eine Frau, deren, also ein junges Mädchen, deren Namen ich nicht aussprechen kann, Saoirse Ronan, spielt sie als 13-Jährige. Und Vanessa Redgrave spielt sie dann im hohen Alter. Und das ist eigentlich nur eine Szene und die ist sehr, sehr beeindruckend. Ich habe es lange nicht mehr gesehen, dass eine Person, die nur eine einzige Szene hat, einen so großen Eindruck auf mich macht. Ich erinnere mich, dass vor einiger Zeit Judi Dench, die ich sehr, sehr schätze, Judi Dench einen Oscar gewonnen hat für ihren sehr, sehr kurzen Auftritt in Shakespeare in Love, was ich nicht berechtigt fand. Ich fand, dass sie einen hübschen Auftritt hatte, aber es war in keinster Weise beeindruckend, sondern einfach nur eine sehr hübsch gespielte Rolle. Und die Rolle ging wirklich nur die eine Szene, vielleicht zwei, also ich glaube über den gesamten Film 3 Minuten. Und ich fand es nicht berechtigt, dass sie damals gewonnen hat gegenüber einigen anderen Mitbewerberinnen. In diesem Fall würde ich aber sagen, Vanessa Redgrave hätte es tatsächlich verdient, zumindest nominiert zu werden für diese Leistung, auch wenn sie nur eine einzige Szene hat, weil sie so intensiv ist. Sie befindet sich in dem Klimax des Films. So mitreißend, dass man einfach nur beeindruckt sein kann. Nichtsdestotrotz, das wäre ja bereits die zweite beste Nebendarstellerin, der ich einen Oscar dieses Jahr wünsche, nach Amy Ryan. Und da würde ich sie doch eher Amy Ryan wünschen, weil ich glaube, Vanessa Redgrave auch schon längst einen Oscar hat. Ja, sie hat bereits einen gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau, für welchen Film war das denn. Es war für einen Film mit dem Titel Julia von 1977. Der vollkommen in Vergessenheit geraten ist. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, was sie da drin Beeindruckendes gemacht hat. Aber sie hat bereits einen Oscar zu Hause, also soll sie sich damit zufrieden geben. Aber ich wünsche ihr eine Nominierung, weil es wirklich beeindruckend war, was sie in diesem Film gemacht hat. Wie auch die Leistung der anderen beiden Darstellerinnen, die dieselbe Figur spielen in anderen Lebensaltern. Brenda Blethyn spielt die Mutter von James McAvoy. Brenda Blethyn, die damals auch um einen Oscar gebracht wurde, als sie die Hauptrolle gespielt hat in einem, wie ich fand, einer der beeindruckendsten Filme der 90er, Secrets and Lies. Secrets and Lies hat Brenda Blethyn die Hauptrolle gespielt und war einfach unglaublich. Sie ist in ihrem Leben auch bereits für 2 Oscars nominiert worden, nämlich für Secrets and Lies und für Little Boys. Ich weiß nicht, ob es für diesen Film Atonement reichen wird, weil ihre Rolle nicht unbedingt eine der wichtigsten war in diesem Stück. Aber es hat mich davon überzeugt, dass James McAvoy noch eine riesen Zukunft vor sich hat. Denn die Verletzlichkeit, die er in diesem Film zeigt, aber auch die Stärke, der gesamte Ausdruck ist sehenswert. Der Großteil seiner Handlung erstreckt sich über Kriegsgebiete und sie haben genau den richtigen Darsteller für das gefunden, was da zum Ausdruck gebracht werden musste. Ich habe jetzt an dieser Stelle den Film über allen Klee gelobt oder wie mein guter alter Freund Henning sagen würde, gehypt. Was übrigens bei meinem guten alten Freund Henning dazu führt, dass er den Film dann doof findet, wenn er ihn sieht, weil man ihn vorher so gehypt hat. Was sehr schade ist. Aber ich hoffe, Henning, dass du diesen Film trotzdem anguckst und vielleicht den Hype vergisst oder daran denkst, dass es Filme gibt, die ich fantastisch fand und du furchtbar. Und also geh einfach davon aus, dass du ihn ja auch furchtbar finden wirst. Dann geh rein und lass dich davon hinreißen. Das möchte ich euch allen ans Herz legen. Schaut diesen Film im Kino. Versucht ihn mal auf Englisch zu gucken, damit ihr auch die Stimmen von James McAvoy, Keira Knightley, Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave, Romola Garai, Saoirse Ronan und Vanessa Redgrave zu hören bekommt. Aber auch die synchronisierte Fassung ist sicherlich auf irgendeine Weise sehenswert, wenn auch nicht hörenswert. Ja, es ist ein Film, der viele, viele Dinge bewerkstelligt. Er ist rührend, zu Tränen rührend, er ist bitter, böse auf eine Weise, oder zumindest zeigt er auch die sehr kalte Seite, die ein Schicksal nehmen kann. Er ist sexy und ja, es ist ein rundum cineastisch gelungenes Erlebnis. Dario Marinellis Score, seine Filmmusik, ist sicherlich auch auf CD zu erhalten und ich denke mal auch da sehr beeindruckend. Er benutzt auf sehr hübsche Weise übrigens als Instrumente unter anderem in der Musik auch ein Feuerzeug und eine Schreibmaschine. Was an sich nichts Neues ist, es gab schon andere Musikstücke, in denen eine Schreibmaschine vorkam, und es gab sogar schon ein anderes Musikstück, in dem ein Feuerzeug vorkam. Wenn ihr wisst, von welchen Stücken ich rede, dann schickt mir eine E-Mail und ihr kriegt vielleicht einen Preis. Ein Tipp zum Feuerzeug: Mel Gibson. Okay. Und ein Tipp zu der Schreibmaschine: Jerry Lewis. Gut, okay. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder ein paar Hörer verloren, die sich keine Gedanken darum machen wollen. Aber Atonement, der beste Film dieses Jahres bisher. Möglicherweise wird es sich noch ändern. Was sehr interessant ist als kleine Geschichte dazu noch, mein guter alter älterer Bruder, er ist nicht nur der alte, er ist der ältere Bruder, Jörg, ist ja ein leidenschaftlicher Astrologe. Ich persönlich stehe der Astrologie eher kritisch gegenüber, ich höre mir aber immer gerne an, was er zu sagen hat. Und er versuchte herauszufinden, warum er mir nicht voraussagen konnte, dass ich an jenem Abend so einen fantastischen Film sehen würde. Weil er meinte, selbst diese Dinge könnte er eigentlich voraussehen, wenn man so ein berauschendes Erlebnis hat, müsste es ja auch eigentlich in den Sternen zu sehen sein. Eine berauschende Begegnung mit der Kunst sollte auch in den Sternen zu sehen sein. Er forschte dann eine Weile nach und fand heraus, dass es möglicherweise mit einem, weiß ich nicht was, zu tun hat, Sonnentrigon, ich weiß nicht, wie diese Dinge heißen, ich höre dann immer nicht so richtig zu, weil ich mir die ganzen Begriffe nicht merken kann, stellte fest, dass es vielleicht mit dem direkten Datum zu tun hat, das immer wiederkehrt. Woraufhin ich nachschaute, was ich am selben Datum im letzten Jahr getan hatte. Es war also in diesem Jahr, war es, ich glaube, der 9. Donnerstag, ich glaube, es geht um Donnerstag, den 8. November. Ja, genau, Donnerstag, den 8. November. Entschuldigt, dass ich jetzt ein wenig, ich musste eben auf meinen Kalender schauen, dass ich ein wenig gestammelt habe. Am Donnerstag, den 8. November dieses Jahres, habe ich Atonement gesehen, was dann bisher der beste Film dieses Jahres war, der mich total von den Socken gehauen hat. Und im letzten Jahr habe ich am Donnerstag das war dann einen Tag vorher oder danach, also am Donnerstag, den 9. November, wenn ich mich recht erinnere, quasi demselben Tag, also es war auch ein Donnerstag und es war, naja, das eine war der 8., das andere war der 9., habe ich den Film Children of Men gesehen, den ich eben schon erwähnte, weil der nämlich im letzten Jahr der beste Film war, den ich gesehen habe. Ist es also ein astrologisches Ereignis, dass ich beide Filme zur selben Zeit gesehen habe in verschiedenen Jahren? Oder hat es nur mit der Oscar-Strategie der Studios zu tun? Man weiß es nicht. Auf alle Fälle bin ich sehr glücklich darüber, dass ich diese beiden Filme im Kino sehen konnte. Und ich möchte euch nochmal ans Herz legen, dass ihr auch diesen schaut. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Vielen Dank, dass ihr ein zweites Mal eingeschaltet habt. Und ich hoffe, dass ihr auch beim dritten Mal dabei seid, sofern es ein drittes Mal gibt. Das hängt immer davon ab, ob ich gutes Feedback kriege. Wenn ich schlechtes kriege, dann lasse ich es vielleicht. Die Musik kommt von André Matthias, der sie glücklicherweise freigegeben hat. Er hat sie damals mal für mich geschrieben. Und ich bin sehr glücklich, dass ich sie für diese Sendung benutzen kann. Ich bin sehr glücklich, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche euch, dass ihr viele schöne Filme seht, im Kino möglichst und in Originalfassung. Und dass ihr niemanden im Kino dabei stört. Bis bald!